Was meine Enzyklika betrifft, die unseren möchten sich nicht in Geschäfte des Krieges und des Friedens einlassen, so war es nicht meine Meinung, dadurch zu verhindern, dass die unsrigen im Beichtstuhle die Gewissen derjenigen, die sich im Zweifel an sie wenden, leiteten, sondern nur, dass sie außerhalb der Beichte solche Dinge behandelten. Da das Jesuitenhaus in Münster, wohin das Schreiben gerichtet war, gerade damals ein Hauptherd politischer Tätigkeit war, so ist die Caraffasche Doppelzüngigkeit, denn das ist sein Schreiben, von besonderer Bedeutung und wohl auch von besonderer Wirkung gewesen. Eine wie große Rolle die von den Ordensgeneralen Acquaviva und Caraffa eingeführte Formel vom Gewissen bei der politischen Betätigung des Jesuitenordens spielt, wie sie immer wieder angewandt wird, wenn jesuitische Fürstenbeichtväter ihren politischen Einfluss als unpolitisch hinstellen wollen, haben wir schon gesehen und werden es noch deutlicher sehen. Acquaviva, dieser Machiavelli im Jesuitenkleide, hat sich aber nicht begnügt mit einer vieldeutigen, für die Aufnahme in die Satzungen bestimmten offiziellen Ordination. Er hat neben ihr noch eine Geheiminstruktion für Fürstenbeichtväter erlassen. Der Benediktiner Dudig, also ein streng katholischer Mann, veröffentlicht im Archiv für österreichische Geschichte im 54. Band, Seite 234 und folgende, aus den Handschriften der Wiener Hofbibliothek diese Geheiminstruktionen Acquavivas. Sie ist in Frageform, wie Dudig sich ausdrückt, als Regentenbeichtspiegel gehalten. Aus den Fragen, sagt Dudig, lässt sich der Endzweck genau entnehmen, auf welchen die Jesuiten durch ihre Beichtväter hinsteuerten. Es ist die Herrschaft der katholischen Kirche, wie sie ein Gregor, ein Innozenz, ein Bonifaz anstrebt. Einige Fragen aus der Instruktion. Ob er auf kluge Weise selbst oder durch zuverlässige, eifrige und weise Männer nachforsche, wie die Minister, die Magistrate und Richter ihre Ämter versehen? Ob er verschwiegene und kluge Männer an der Hand habe, durch die er das Leben der Bürger ausforschend nachforsche, woher sie ihre Einkünfte haben, was sie ausgeben und ob sie unerlaubte Verträge eingegangen sind? Ob er, der Fürst, die Inquisition gehindert habe, ob er, von ihr aufgefordert, sich geweigert habe, ihre Urteile gegen Ketzer auszuführen, ob er einen ungerechten Krieg geführt habe, ob er seinen Fürsteneid verletzt habe, ob er dem Papste und den kirchlichen Prälaten ungehorsam gewesen ist. Der Jesuitenorden, die Feststellung ist hier am Platze, ist unter allen geistlichen Orden der einzige, der Instruktionen, offizielle und geheime, für Fürstenbeichtväter besitzt. Wie recht hatte ich also, als ich oben die Fürstenbeichtväter als eine Einrichtung des Ordens nannte. Zur grundsätzlichen Stellungnahme des Ordens in Bezug auf seine Fürstenbeichtväter und ihre Tätigkeit gehört auch das Folgende, ja, es ist von besonderer Bedeutung. Die Ordensgenerale Goswin Nickel und Mutius Vitelleschi verordneten in offiziellen Schreiben vom 23. Februar 1641 und vom 28. November 1654, beide Schreiben sind an den Provinzialoberen der oberdeutschen Provinz gerichtet, wenn Fürsten von einem Jesuiten Gutachten über irgendeinen Punkt verlangen, so hat der Betreffende die Sache seinem Oberen mitzuteilen, der sie zur Beratung mehreren Jesuiten vorlegen soll. Der aus der Beratung hervorgehende Beschluss wird dem Jesuiten, den der Fürst befragt hat, zugestellt. Aus den handschriftlichen Jesuitenpapieren des Münchner Archivs, veröffentlicht bei Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 650 und folgende. Diese Verordnung, die sich in erster Linie auf die Beichtväter der Fürsten erstreckt, musste die Folge haben, und sie war ebenso zweifellos von den Ordensgeneralen beabsichtigt, dass gerade die wichtigsten Dinge, Dinge, welche ein Gutachten erforderten, zwischen Fürst und Beichtvater nicht geheim blieben, sondern zur Kenntnis des Ordensgenerals kamen und so von ihm in seinen allgemeinen Berechnungen und Maßnahmen verwertet werden konnten. Das kommt zu klarem Ausdrucke in Briefen des Jesuiten Cousin, Beichtvaters Ludwigs des 13. von Frankreich, an den Ordensgeneral Vitelleschi. Cousin, der ein freimütiger Mann gewesen zu sein scheint, wehrt sich gegen die Zumutung, den Ordensoberen mitzuteilen, was der König ihm anvertraue oder was er mit dem König verhandle. Man wirft mir vor, dass ich mir nicht bei meinem oberen Rats erhole über das, was ich mit dem Könige verhandle. Aber ich weiß aus Thomas von Aquin, dass nach natürlichem, menschlichem und göttlichem Rechte die Dinge der Beichte geheim zu halten sind. Welches Gesetz oder welche Satzung der Gesellschaft Jesu gibt es, die dem Beichtvater befiehlt, den Oberen zu berichten über die Angelegenheiten der Beichtkinder? Soll das Gewissen des Königs für so viele offenstehen, als es Konsultoren, Jesuiten in besonderer Vertrauensstellung, in unseren Häusern gibt? Der ganze Brief abgedruckt bei Liberius Candidus, teilweise bei Deulinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 651. Cousin war also der Ansicht, und er musste es doch eigentlich wissen, dass die Verordnung seiner Ordensoberen die Aufforderung zum Bruche des Beichtgeheimnisses enthielt. Dass der Orden das Beichtgeheimnis missachtet bei Leitung seiner eigenen Glieder, haben wir schon gesehen. Hier aber wird das Beichtgeheimnis, das jeden Priester nach allgemein moraltheologischer Lehre bis zur Duldung des Todes verpflichtet, grundsätzlich vom Jesuiten beiseite geschoben, um seine politischen Umtriebe zu fördern. Der Jesuit Cousin widersetzte sich der Zumutung seiner Oberen, andere jesuitische Fürsten Beichtväter handelten anders.